für zwei. Radio-Krimi-Reihe von Michael Koser. Heute Kaiserpunsch. An einem schönen Sommerabend im Jahr der großen Hitze, präzise am Donnerstag, dem 11. August 1921, gegen 9 Uhr, ritt ein elegantes Paar auf zwei eleganten Braunen über den einsamen Strand des eleganten Badeortes Scheveningen. Es war noch sehr warm. Die Dämmerung hatte soeben erst eingesetzt und die Reiter, die man in ihrem eleganten Hotel kannte als Sir Mortimer und Lady Gwendolyn Grenfell Whittington, waren auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Was vermissen Sie, Freund Felix? Das Salz in der Suppe. Spannung, Gefahr, Risiko, Abenteuer. Das exquisite Gefühl, auf dem Drahtseil über dem Löwenkäfig Tango zu tanzen? Genau das, teuerste Cora. Für eine geruhsame Existenz in Filzpantoffeln sind Felix und Co. nicht geschaffen. Ich langweile mich. Und wenn ich mich nicht irre, Sie auch. Darum. Hilfe! Was war das? Ihr Abenteuer, Freund Felix. Unser Abenteuer. Kommen Sie. Hüllbrauner, rechts um! Her! Vor ihnen auf einem Pfad, der die Dünen durchschnitt, hielt mit laufendem Motor eine schwarze Limousine der Marke Mercedes. Die Beifahrertür stand offen. Ein Mann im schwarzen Anzug, groß, stämmig, mit einer schwarzen Klappe über dem linken Auge, ging langsam durch den Sand. Mit einer großkalibrigen schwarzen Pistole zielte er auf einen Menschen, der etwa 20 Meter entfernt in den Dünen lag. Aber er drückte nicht noch einmal ab. Er hörte die herangaloppierenden Pferde, sah sich um, lief zurück zum Wagen. Der fuhr mit einem Ruck an, wendete in einer gewaltigen Sandfontäne und raste von dannen. Der Mensch in den Dünen erwies sich als ein junger Mann, bekleidet mit grauen Flanellhosen und einer weißen Leinenjacke, die durch einen immer größer werdenden roten Fleck auf der linken Brustseite erheblich verunziert wurde. Tot war er nicht, noch nicht. Er atmete mühsam, schlug die Augen auf. Sein verschwimmender Blick fiel auf die vollendet geknotete Krawatte des Mannes, der sich über ihn beugte. Ah, Ethan. Sie sind Engländer. Warum nicht? Hören Sie zu. Sie müssen was tun. Für Sie, alter Junge? Für England gehen Sie zur britischen Botschaft in Den Haag. Sagen Sie, es gibt ihn. Es gibt ihn wirklich. Wen gibt es? Den Hort. Den Hohenzollernhort. Der Hohenzollernhort. Ein magisches Wort war gefallen. Wilhelm II., so wurde seit längerem in gewissen Kreisen gemunkelt, habe in den letzten Monaten des Krieges an einem geheimen Ort in Deutschland ungeheure Schätze zusammentragen lassen, um sie im Falle einer Niederlage für sich und seine Dynastie zu nutzen. Es gab Gerüchte, es gab Spekulationen. Doch ob der sagenumwobene Hort wirklich existiere und wo er wohl versteckt sei, das hatte bislang niemand in Erfahrung bringen können. Wo? Wo ist der Hort? Er macht's nicht mehr lange. Wo ist der Hohenzollernhort? Sagen Sie's uns, alter Junge. Es ist Ihre Pflicht. Und England erwartet, dass sie ihre Pflicht tun. Er ist in Kapelle. Kapelle? Welche Kapelle? Michael. Michael? Michaels Kapelle. Ja, weiter. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war. Er ist tot. Was hat er gesagt? Das Wort war bei Gott? Und Gott war das Wort. Ist das nicht aus der Bibel? Sehr richtig, Freund Felix. Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 1. Ein frommer Mensch, offenbar. Ruhe in Frieden. Amen. Der Hohenzollernhort, was meinen Sie, Felix? Unsinniges Gestammel eines nicht mehr zurechnungsfähigen oder eine echte Spur? Vermutlich war der Tod der britische Agent. Und ich bin sicher, teuerste Cora, Sie haben wie ich den schwarzen Mann erkannt, der ihn erschossen hat. Natürlich. Der Einäugige. Alias Dr. Grundeis, der gefürchtete Chef des kaiserlich-deutschen Geheimdienstes. Ganz ohne Zweifel. Wir haben ihn seinerzeit an der Westfront oft genug gesehen. Wenn der Einäugige mitspielt. Muss an der Geschichte was dran sein. Werden Sie die britische Botschaft in Den Haag aufsuchen, Freund Felix? Kaum. Und auch nicht die holländische Polizei. Der Hohenzollernhort. Das ist eine würdige Aufgabe für Felix und Co. Sie sagen es. Fangen wir an. Zweieinhalb Wochen vergingen. Am Sonntag, dem 28. August 1921, morgens um 8:30, spazierten zwei ältere Herren durch den Park des Hauses Dorn. Bei dem kleineren der beiden, dem leicht lamoyanten Herrn mit dem grauen Van Dyck-Bart, handelte es sich um Wilhelm von Hohenzollern, als Wilhelm II., Ex-König von Preußen und Ex-Kaiser des Deutschen Reiches, seit knapp 3 Jahren im holländischen Exil. Sein Begleiter war sein getreuer Chefadjutant, General Armin Knachts von Löffelholz, ein hochgewachsener, stocksteifer Preuße, der ein wenig hinkte. Er hatte sein rechtes Bein im Vaterland geopfert und musste sich mit einer Prothese behelfen. Gemächlich wandelten sie dahin, der Adjutant, wie das höfische Zeremoniell es vorschrieb, einen Schritt hinter seinem Herrn, bis sie den Teich erreichten und verblüfft innehielten. Denn im Wasser erspähten sie etwas höchst Unerwartetes. Eine Dame, wenn Majestät eine gänzlich unbekleidete Frauensperson als Dame zu titulieren wünschen. Oh, guten Morgen, meine Herren. Ach, sind Sie so nett und drehen sich um, damit ich aus dem Wasser steigen und in meine Kleider schlüpfen kann? Selbstverständlich, gnädiges Fräulein. Oder sollte ich sagen, gnädige Frau? Löffelholz, was tun Sie? Drehen sich auf der Stelle um. Einen Augenblick, Majestät. Hier auf den Kleidern liegt Ihre Handtasche. Wollen doch mal sehen, mit wem wir es zu tun haben. Venus, den Wogen entsteigend. Das glaube ich kaum, Majestät. General von Löffelholz war vorsichtig. Schon des Öfteren hatte sein Freund Dr. Grundeis ihn über Attentatspläne wieder seine Majestät informiert. Er durchsuchte die Handtasche der schönen Badenden. Während der Ex-Kaiser ihm mit einem Auge missbilligend auf die Finger guckte, mit dem anderen versuchte er um seinen Hinterkopf herum einen Blick auf die sich ankleidende Nixe zu erhaschen. Okay, Sie können sich wieder umdrehen, meine Herren. Ich bin züchtig verhüllt. Ups. Wenn ich jetzt noch um meine Handtasche bitten dürfte. Wie ich Ihrem Pass entnehme, heißen Sie Margaret Eisenhower. Eisenhower. Und sind Bürgerin der Vereinigten Staaten von Amerika. Aus New York. Wenn Sie wollen, können Sie Gretchen zu mir sagen. Sie haben sich auf illegale Weise Zutritt zu diesem Privatgelände verschafft, Miss Eisenhower. Was haben Sie zu Ihrer Rechtfertigung vorzubringen? Ach, nun beißen Sie mal nicht gleich, Alter. Ich wollte mit Ihnen reden. Mit mir? Nein, nicht mit Ihnen. Mit Ihnen, Herr... Ja, wie soll ich Sie anwenden, Herr Kaiser? Charmant. Nennen Sie mich schlicht Majestät, mein liebes Kind. Miss Eisenhower machte eine Art Hofknicks. Nicht formvollendet, doch sehr hübsch anzusehen. Sie sei Journalistin, sagte sie. Da die Tore zum Park und zum Haus Doan stets verschlossen gehalten und bewacht würden, sei sie kurzerhand über den Zaun gestiegen. Sie wisse, dass der Kaiser jeden Morgen einen Spaziergang durch den Park mache und habe auf ihn gewartet. Die große Hitze habe sie veranlasst, im Teich ein kurzes Bad zu nehmen. Wodurch sie zwei Herren im besten Alter eine reizende Überraschung bereitet haben. Mein liebes Kind, was kann ich für Sie tun? Wünschen Sie ein exklusives Interview mit dem ehemals mächtigen deutschen Kaiser, der sich nunmehr gezwungen sieht, sein bedeutungslos gewordenes Leben im kargen Exil zu fristen? Ein Interview? Warum nicht, Majestät? Vielleicht später. Zunächst einmal, ich will Sie dazu überreden, einen mir gut bekannten Herrn zu empfangen. So. Und wer ist der Glückliche, der über eine so unternehmungslustige und so schöne Fürsprecherin verfügt? Ein deutscher Held, Majestät. Ein bewährter Offizier Ihrer Kriegsmarine. Marine? Ja, während des Krieges hat er sich in abenteuerlicher Flucht von Chile nach Deutschland durchgeschlagen. Später war er Kommandant eines U-Boots im Mittelmeer. Nach dem Krieg hat er tüchtig mitgeholfen, den Spartakusaufstand in Berlin niederzuschlagen. Am sogenannten Kapp-Putsch im letzten Jahr war er maßgeblich beteiligt. Und jetzt... Doch das soll er Majestät besser selbst sagen. Was will der Mann von mir? Er hat Ihnen eine hochwichtige, äußerst dringliche und vor allem höchst vorteilhafte Mitteilung zu machen. Vorteilhaft? Vorteilhaft für Sie, Majestät. Aha. Oder haben Sie etwa jeden Gedanken an Rückkehr auf den angestammten Thron aufgegeben? Das hatte Wilhelm ganz und gar nicht. Auch wenn er meinte, das deutsche Volk habe ein solches Glück eigentlich nicht verdient. Deshalb war er nur zu gern bereit, dem Wunsch der schönen Amerikanerin zu entsprechen und ihren Bekannten, der bereits am Tor wartete, vorzulassen. Nach einer nicht allzu langen Wartezeit, auch Majestäten müssen frühstücken, durfte der deutsche Held vor das Angesicht seines Kaisers treten. Dieser war ein wenig enttäuscht. Kein junger Siegfried stand vor ihm, kein blonder Hühne, vielmehr ein mittelgroßer, eher schmaler Mann in Zivil, glatt rasiert und durchaus unauffällig. Darf ich vorstellen, Majestät? Kapitänleutnant Wilhelm Canaris. Majestät? Stehen Sie bequem, Herr Kapitänleutnant. Bitte sprechen zu dürfen, Majestät. Erlaubnis gewährt, sprechen Sie. Majestät, es ist erreicht. In Ungeduld harrt Ihr Volk seines rechtmäßigen Herrschers. Alle Ihre Getreuen, bislang getrennt, wenn nicht gar uneinig, haben sich im Geheimen zusammengeschlossen. Die Freikorps, der Stahlhelm, die Wirtschaftsverbände, die Agrarier, die nationalen Parteien, die Beamtenschaft voran, die Ihnen stets mit besonderer Treue ergebenen Oberlehrer, die Veteranenbünde, die Jungfrauenvereine, die freiwilligen Feuerwehren, die Nähkränzchen, die Liedertafeln und so weiter und so fort. Sie alle, Majestät, haben Lehren gezogen aus der nationalen Erhebung des vergangenen Jahres, die bekanntlich fehlschlug, weil es an Einigkeit fehlte, an Geld und an Waffen. Ein dilettantisches Unterfangen. Jawohl, Majestät. Doch beim nächsten Mal wird es anders ausgehen. Geben Sie uns, was wir noch brauchen, Majestät. Die Mittel, die jetzigen Machthaber entweder zu kaufen oder mit Waffengewalt auszuschalten. Dann, Majestät, werden sich auf Ihr Zeichen alle Nationalgesinnten erheben wie ein Mann. Sie werden die uns aufgezwungen Schandrepublik hinwegfegen und Sie, Majestät, auf den angestammten Thron Ihrer hochedlen Ahnen zurückführen. Hurra! Hurra! Wünschen, Majestät, die Beglaubigungsschreiben zu inspizieren, mit welchen meine Auftraggeber mich versehen haben? Nicht nötig, Herr Kapitänleutnant. Ich bin Menschenkenner. Ich sehe Ihnen ins Auge und weiß, dass ich einen treuen Diener seines Herrn und Herrschers vor mir habe. Mag sein, Majestät. Aber diese Miss Eisenhower aus New York, was hat die mit der Wiederherstellung ihrer kaiserlichen Herrschaft zu schaffen? Ich bin Deutsch-Amerikanerin, General. Das Heil der alten Heimat ist mir Herzensbedürfnis. Und dass Deutschlands Heil nur in der Rückkehr der Hohenzollern liegen kann, davon, Majestät, ist Miss Eisenhower zutiefst überzeugt. Sie ist eine glühende Sympathisantin und Helferin unserer guten Sache. Dafür verbürge ich mich. General von Löffelholz war und blieb misstrauisch. Miss Eisenhower kam ihm irgendwie bekannt vor. Ihm war, als habe er sie vor Jahren gesehen. Im Krieg, an der Westfront. Unter Umständen, die besagte junge Dame in keineswegs positivem Lichte erscheinen ließen. Doch Genaueres fiel ihm nicht mehr ein, so sehr er auch seinen kahlen, kantigen Schädel zermarterte. Der Kaiser dagegen war hingerissen, nicht nur von Kapitänleutnant Canaris und seiner Botschaft, sondern auch und vor allem von der entzückenden Amerikanerin. Immerhin war er noch kein Greis und bereits seit einem halben Jahr Witwer. Auf den alten und neuen Kaiser. Auf seine Majestät. Auf mich. Ich will Ihnen was verraten, gnädiges Wollen. Hören Sie zu, Herr Kapitänleutnant. Das dürfte Sie nicht weniger interessieren. Auch meinerseits wurden gewisse Vorbereitungen für meine majestätische Rückkehr ins Reich getroffen. Auf dem Stammsitz meiner Ahnen, der stolzen Burg Hohenzollern in Württemberg, werde ich mein Recht und meine Pflicht zur Wiederherstellung meiner kaiserlichen Herrschaft manifestieren. Bravo. In einer erhabenen Apotheose, umrahmt von patriotischen Klängen und den Lichtsäulen gewaltiger Scheinwerfer. Oh. Alles steht bereit. Automobil, Uniform und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich auf der Burg Hohenzollern erscheinen und mich sowohl meinem Volk als auch der Welt in der Fülle meiner kaiserlichen Majestät offenbaren. Hurra! Seine Majestät soll leben. Er lebe. Hoch. Hoch. Dreimal hoch. Apropos Burg Hohenzollern. Sie sollten sich stehenden Fußes dorthin begeben, Herr Kapitänleutnant. Denn auf der Burg finden Sie die Mittel, die Sie und Ihre Kameraden noch benötigen. Sie meinen den Hohenzollernhort, Majestät? Den meine ich, mein Fräulein. Der ist auf Burg Hohenzollern? Gut versteckt. Aber das bleibt unter uns. Selbstverständlich, Majestät. Ich bin bereit, auf der Stelle abzureisen, Majestät. Und ich komme mit. Sagen wir morgen früh? Ach ja. Ich stelle Ihnen ein Automobil zur Verfügung. Danke, ergebenst, Majestät. Hier, mit diesem, meinem allerhöchsten Siegelring, werden Sie sich legitimieren, Herr Kapitänleutnant. Bei wem, Majestät? Bei der Hüterin des Horts, der Kastellanin von Burg Hohenzollern. Ihr Name ist Henriette Grundeis. Sie ist die Gemahlin meines treuen Paladins, Dr. Grundeis. Sie wird Sie zum Hort führen, Herr Kapitänleutnant, und Sie werden ihm entnehmen, was immer Sie brauchen. Ich verstehe, Majestät. Morgen in aller Frühe brechen wir auf. Wenn Majestät gestatten, werde ich Herrn Kapitänleutnant und das gnädige Fräulein begleiten. Wie Sie wollen, Löffelholz. Mein Fräulein, meine Herren, auf den Erfolg Ihres Unternehmens. Hurra! Prosit! Zum Wohle. Montag, 29. August 1921, früher Morgen. Ein Tourenautomobil vom Typ Audi Alpensieger, nicht mehr ganz neu, auch nicht sehr schnell, aber robust und zuverlässig, rollte vom Vorplatz des Hauses Dorn langsam durch den Park. Das Verdeck war geöffnet, die Insassen winkten dem Ex-Kaiser zu, der auf der Freitreppe stand und ihnen hoffnungsvoll nachschaute. so lange, bis der Wagen durchs Tor gefahren und auf der Landstraße nach Arnheim in einer Staubwolke verschwunden war. Auf unbewachten Nebenstraßen wurde die holländisch-deutsche Grenze passiert. Dann ging es in schneller Fahrt weiter in Richtung Süden. Miss Eisenhower und Kapitänleutnant Canaris wechselten sich am Steuer ab. General von Löffelholz saß schweigend im Fond und hing seinen Gedanken nach. Es wurde schon dunkel, als der Alpensieger in Wiesbaden einrollte. Hier im Hotel Hohenzollern am Kurpark waren telefonisch Zimmer für die drei kaiserlichen Emissäre reserviert worden. Zimmer 17, 18 und 19 im ersten Stock. Wer von Ihnen ist der General Armin Knarz von Löffelholz? Ich. Warum? Ein Telegramm für Sie, Herr General, aus Kiel. Soeben eingetroffen. Geben Sie her. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Spät in der Nacht fand Kapitänleutnant Canaris sich im Zimmer von Miss Eisenhower ein. Nicht der Liebe Schwingen trugen ihn. Es galt vielmehr, auf eine wichtige, womöglich gefährliche Entwicklung zu reagieren. Ein Telegramm aus Kiel. Felix, mein Freund, mir schwankt nichts Gutes. Sehr verdächtig. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Cora, meine Teuerste. Wir sollten uns vergewissern. Wie denn? Löffelholz wird uns das Telegramm kaum zu lesen geben. Wenn wir uns heute Nacht heimlich in sein Zimmer... Viel zu riskant. Ich weiß was Besseres. Cora, Sie übernehmen morgen als Erste das Steuer, wenn wir an einem Postamt vorbeikommen. Halte ich an. Ich steige aus. Um ein Ferngespräch zu führen? Ja. Sehr gut. Falls unser Verdacht sich bestätigt... werden wir gewisse Maßnahmen ergreifen müssen. So ist es. Dienstag, 30. August 1921, vormittags. Während Miss Eisenhower und General Löffelholz im Auto warteten, eilte Kapitänleutnant Canaris ins Postamt von Darmstadt, um, wie er behauptete, einen wichtigen Brief aufzugeben. Doch dies tat er nicht. Stattdessen ließ er sich von der Fernsprechzentrale mit der Ostseestation der deutschen Marine in Kiel verbinden. Ihr General von Löffelholz, mit wem spreche ich? Korvettenkapitän Weichbrot, Herr General. Ihre Dienststelle sollte mir ein Telegramm nach Wiesbaden schicken. Das haben wir schon mal auch getan, Herr General. So? Ich habe nichts bekommen. Ach, die Post, Herr General. In dieser sogenannten Republik funktioniert aber auch gar nichts. Wird Zeit, dass seine Majestät zurückkommt. Ja, Ihr Wort in Gottes Gehörgang, Herr Kamerad. Lesen Sie vor. Vorlesen? Was, Herr General? Das Telegramm, Sie marinierter Trottel! Das Telegramm, zu Befehl, Herr General! Lesen! Kapitänleutnant Canaris, zur Zeit dienstlos ist, dass Sie in Kiel... Wie bitte? Kapitänleutnant Canaris, zur Zeit diensttuend, Ostseestation Kiel, nicht verreist, nicht beurlaubt. Aha, sehr interessant. Rühren, Kapitän! Die Fahrt ging weiter. Bei der Ortschaft Heppenheim verließ der Wagen die Hauptstraße nach Heidelberg und bog links ab in die wilden Schluchten des Odenwalds. Eine Abkürzung, sagte der falsche Canaris, der seit Darmstadt als Chauffeur fungierte. Immer schmaler, immer einsamer wurde die Straße, immer dichter und dunkler wurde der Wald und immer unruhiger wurde General von Löffelholz. Schließlich blieb das Auto stehen. Am Ende eines kaum mehr sichtbaren Pfades, auf einer Lichtung, vor einem baufälligen Schuppen. Wie finden Sie diesen Platz, teuerste Cora? Sehr gut, Freund Felix. Kein Dorf, kein Haus, kein Mensch. Romantische Waldeinsamkeit. Was hat das zu bedeuten? Steigen Sie aus, General. General von Löffelholz stieg aus unter Protest und begab sich unter erneutem Protest in den alten Holzschuppen. Cora und Felix folgten. Und wie geht's jetzt weiter? Wollen Sie meine Brieftasche? Wir wollen Ihre Prothese, General. Was? Seien Sie ein braver General. Trennen Sie sich von Ihrem falschen Bein. In ein paar Tagen kriegen Sie es wieder. Sobald wir den Hohenzollernhort haben, sorgen wir dafür, dass Sie gefunden werden. Kurz vor 11 Uhr abends erreichten Felix und Cora ihr Ziel. Hechingen. die kleine württembergische Stadt am Fuß der Burg Hohenzollern. Für einen Besuch bei der Kastellanin war es entschieden zu spät. Sie nahmen Zimmer im einzigen Hotel des Ortes, dem Gasthof zum Rat. Am nächsten Tag, dem 31. August 1921, vormittags um 10 Uhr, bestieg Felix den Alpensieger, um zur Burg Hohenzollern zu fahren. Cora blieb im Gasthof, als Reserve und Rückversicherung. Sofern Sie bis 3 Uhr nachmittags nichts von mir hören, treten Sie in Aktion. Plan B, wie besprochen. Plan B. Ich verlasse mich auf Sie, Cora. Sie wissen, Felix, das können Sie. Wenige Minuten später hielt der Wagen vor dem verschlossenen und bewachten Adlertor, dem einzigen Zugang zur Burg Hohenzollern. Felix identifizierte sich als Kapitänleutnant Canaris. Das Tor ging auf. Felix fuhr über 3 Kehren in den geräumigen Burghof. Hier vor dem sogenannten Wehrhaus erwartete ihn eine große, stattliche Frau in den kaiserlichen Farben. Schwarze Strümpfe, weiße Haare, rotes Kleid. Am Gurt, den sie um ihren voluminösen Leib geschlungen hatte, hing ein gewaltiger Schlüsselbund. Kein Zweifel, die Kastellanin Frau Henriette Grundeis. Felix hielt und stieg aus. Kapitänleutnant Canaris, gnädige Frau. Sie sind mir per Fernsprecher aus Dorn avisiert worden, Herr Kapitänleutnant. Ihre Legitimation? Bitte sehr. Der Siegelring seiner Majestät. Folgen Sie mir. Ich habe Anweisungen, Sie zum Hort der Hohenzollern zu führen. Wohin gehen wir, gnädige Frau? Nur ein paar Schritte zur Michaelskapelle. Hier gleich gegenüber. Ah, die Michaelskapelle. Nun kommen Sie schon, Herr Kapitänleutnant. Indessen wartete Cora in Hechingen. Die Zeit verstrich. Es wurde Mittag. Die Uhr schlug 1, die Uhr schlug 2. Und als sie 3 schlug und von Felix noch immer nichts zu hören und zu sehen war, wusste Cora, dass etwas schiefgegangen war. Sie packte einen kleinen Schminkkoffer und diverse Utensilien in eine Reisetasche. Um 3:30, das hatte sie in Erfahrung gebracht, würde ein Autobus voller Touristen am Kirchplatz direkt vor dem Gasthof zu einer Besichtigung der Burg Hohenzollern starten. Cora schloss sich an, als eine anonyme Reisende unter vielen. Auf einer steilen Bergkuppe, hoch über den Ausläufern der Schwäbischen Alb, hoch über Hechingen, hoch über dem Touristenbus, der sich die gewundene Straße emporquälte, ragte die Burg Hohenzollern auf, mit ihren von der Nachmittagssonne beschienenen Mauern, Zinnen und Türmen. Eine gewisse Ähnlichkeit mit den Schlössern Ludwigs II. Von Bayern war ihr nicht abzusprechen, doch da ihr Bauherr, wie wohl geistig ebenfalls labil, ein Preuße war und sparsam, war sein steingewordenes Wahngebilde sehr viel bescheidener ausgefallen. König Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen, der Romantiker auf dem Thron, wie er genannt wird, ließ auf den Trümmern des alten Stammsitzes der Hohenzollern diese Burg errichten, im neugotischen Stil, durch Hofhistoriker Graf Stillfried Alcantara und Oberhofbaumeister August Stühler. Im Oktober 1867 wurde der Bau eingeweiht. Folgen Sie mir. Die Gruppe wurde von der Kastellanin in eigener Person herumgeführt. Diese wirkte dabei noch abwesender und gelangweilter, als es Führer an historischen Städten ohnehin zu sein pflegen. Es schien, als sei sie innerlich mit anderem beschäftigt. Und sie hat es eilig. Im Geschwindschritt ging es durch die Gebäude, die in Form eines seitenverkehrten J um den Burghof angeordnet waren. Durch die wenig interessante Christuskapelle, die Stammbaumhalle, den prunkvollen Grafensaal, die Kaiser- und Bischofshalle in die Bibliothek, die aussah, als werde sie niemals benutzt. Beachten Sie das in gold geprägtes Leder gebundene Gästebuch der Burg auf dem Kaminsims. Bitte sich nicht eintragen zu wollen. Dies ist lediglich hohen und höchsten Herrschaften vorbehalten. An die Bibliothek schließen sich an die erhabenen Räumlichkeiten seiner Majestät des Kaisers mit Salon, Schlafgemach und Garderobe, welche nicht zur Besichtigung freigegeben sind. Folgen Sie mir. Wir werden jetzt die zweite und älteste Kapelle der Burg Hohenzollern, die St. Michaelskapelle, aufsuchen. Aha, sagte Cora. Michaelskapelle. Davon hatte der sterbende Agent gesprochen am Strand von Scheveningen. Dort musste der Hohenzollernhort versteckt sein. Und wo der Hort war, so hoffte sie, würde sie auch Felix finden. Die katholische Michaelskapelle ist der einzige erhaltene Teil der alten Burg von 1461. Beachten Sie die bunten Glasfenster, welche aus dem nahen Kloster Stetten stammen. Beachten Sie desgleichen die drei Wandreliefs aus rotem Sandstein im romanischen Stil. Sie zeigen rechts den heiligen Johannes, links den heiligen Petrus. In der Mitte sehen Sie oben den heiligen Michael, unten die Anbetung der heiligen drei Könige. Cora beachtete die alten Kunstwerke, insbesondere den heiligen Johannes, der in ihr gewisse Assoziationen wachrief. Und sie beachtete den kräftigen Mann in der Uniform der Burgwächter, der auf einer Bank unmittelbar unter den Wandreliefs saß. Sie dachte sich ihr Teil, während sie mit ihren Gefährten der Führerin hinaus auf den Burghof folgte. Wir kommen zum Ende der Führung. Irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann... Ich habe eine Frage. Ja? Ich sehe hier überall an den Gebäuden Scheinwerfer und Lautsprecher. Wozu sind die da? Wir planen für die Zukunft eine historische Ton- und Lichtschau, wie sie die Franzosen in den Schlössern an der Loire bereits praktizieren. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen. Die Führung ist beendet. Unser Restaurant im Wehrhaus steht Ihnen für einen Imbiss zur Verfügung. Aber denken Sie daran, um 6 Uhr wird das Tor geschlossen. Cora nahm ein Stück Zwiebelkuchen nebst einem Schoppen Strümpfelbacher zu sich und überlegte. 20 Minuten vor 6 zahlte sie, dann erhob sie sich und begab sich mit ihrer Reisetasche zu den Toiletten zwischen der Küche und einer Seitentür, die, wie die Aufschrift zu erkennen gab, in die Garage führte. Sie betrat die den Damen vorbehaltene Hälfte, schloss sich in eine Zelle ein, nahm auf dem geschlossenen Sitz Platz, zog die Beine an und wartete. Kurz vor 6 ging die Türe auf, jemand sah einen Raum, hielt ihn für leer, schaltete das Licht aus, schloss die Tür. Cora hörte, wie der Autobus abfuhr. Dann herrschte Ruhe auf Burg Hohenzollern. Zwei Stunden später verließ Cora ihren einsamen Posten, um die Garage aufzusuchen. Die Tür war verschlossen. Doch das störte sie wenig. In ihrer Tasche befanden sich eine starke Taschenlampe und ein Kästchen mit sinnreichen Haken und ähnlichen Instrumenten. Felix und den Hohenzollernhort fand Cora nicht in der Garage. Aber das hatte sie auch nicht erwartet. Sie fand zwei Automobile, den Alpensieger und einen blank geputzten, vollgetankten Vorkriegs-Mercedes aus dem kaiserlichen Marstall, gelb lackiert und ausgiebig dekoriert mit Wappen, Kronen und Adlern. An der hinteren Wand stand ein Schrank, der die weiße Uniform eines kaiserlichen Chauffeurs enthielt und zahlreiche Schallplatten mit Märschen und nationalen Gesängen. Neben dem Schrank waren ein Grammophon und eine elektrische Schalttafel angebracht. Letztere steuerte offensichtlich Scheinwerfer und Lautsprecher im Burghof. Was hatte der Ex-Kaiser in Dorn gesagt? In Lichtsäulen unter patriotischen Klängen werde er sich manifestieren. Cora wusste nun, was er gemeint hatte. Es wurde dunkel. Vorsichtig trat Cora auf den von einer einzigen Laterne spärlich erleuchteten Burghof. Ansonsten drang gedämpfter Lichtschein nur noch aus den schmalen Fenstern der Michaelskapelle. Der Wächter dort döste vor sich hin und wurde erst wach, als es zu spät war, als Cora vor ihm stand und ihn durch den Kontakt ihrer Taschenlampe mit seinem Schädel gleich wieder in Morpheus' Arme beförderte. Sie fesselte und knebelte ihn, die Zutaten bot ihre unerschöpfliche Reisetasche und wandte sich sodann dem rechten Wandrelief zu. Der heilige Johannes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So fängt sein Evangelium an. Und sein Evangelium hat er im Arm, als Buch. Wenn ich jetzt darauf drücke oder daran ziehe, dann passiert gar nichts. Cora versuchte alles. Sie zog an der Nase des Heiligen, an den Zehen, am Heiligenschein. Sie drückte ihm die Finger auf die Augen, den Mund, die Falten des Gewandes. Nichts rührte sich. Cora wurde unruhig. Doch bevor sie in wirkliche Panik geraten konnte, streifte ihr Blick den unteren Teil des mittleren Reliefs. Und dabei widerfuhr ihr eine jähe Erleuchtung. Maria, vor der die heiligen drei Könige sich verbeugten, hielt auf ihrem Schoß nicht, wie zu erwarten, den kleinen Jesus, sondern ein Buch. Und Gott war das Wort. Beziehungsweise Gott war ein Buch. Und wenn ich auf dieses Buch drücke... Wurde aber auch Zeit, teuerste Cora. Felix, mein Freund, wie geht es Ihnen? Der Fußboden hatte sich geöffnet. Direkt vor dem Altar. Und so den Zugang zu einem gemauerten Verlies freigegeben. Einem Würfel von etwa 2 Metern Kantenlänge. Er enthielt 5 Holzkisten, nicht sehr groß, und Felix, der sich in Anbetracht der Umstände in guter Verfassung zu befinden schien. Warum auch nicht? Abgesehen von einer Beule und einem fast 10-stündigen Zwangsaufenthalt in diesem dumpfen Loch, ohne Luft, ohne Licht, ohne Speis und Trank. Mein armer Freund. Helfen Sie mir bitte heraus, Cora. Kommen Sie. Danke vielmals. Was ist geschehen? Ja, die Kastellanin hat mich überlistet. Allem Anschein nach war sie gewarnt. Vielleicht hat der General sich sehr viel schneller befreit, als wir es für möglich hielten. Na, wie auch immer. Sie öffnete die Klappe im Boden, ich beugte mich vor, sie versetzte mir einen heftigen, stoßenden Rücken, ich stürzte ins Loch. Och. Und als ich mich aufgerappelt hatte, war die Klappe wieder zu. Von innen lässt sie sich nicht öffnen. Ich habe es versucht... Oh, wer ist der Mann da? Ihr Bewacher. Und wie haben Sie sich dort unten die Zeit vertrieben, Freund Felix? Ich habe mich in Geduld gefasst. Ich habe auf Sie gewartet, teuerste Cora. Und ich habe mit Hilfe meiner Nagelfeile und einer Packung Zündhölzer den Inhalt dieser 5 Kisten in Augenschein genommen. 2 enthalten Schweizer Franken, 2 weitere Gold in Münzen und Barren. In der 5. Kiste befinden sich Schmuck, Brillanten, Edelsteine. Der Hohenzollernhort. Ohne Frage. Handlicher und kompakter, als wir es erwartet hatten. Umso besser. Sie haben die Requisiten für Plan B bei sich, teuerste Cora? Selbstverständlich, in der Tasche. Darüber hinaus habe ich mich auf der Burg gründlich umgesehen und einiges entdeckt, was uns bei unserem Vorhaben sehr nützlich sein dürfte. Ausgezeichnet. Erzählen Sie. Nicht lange nach 12 Uhr wurde die nächtliche Stille auf Burg Hohenzollern jäh unterbrochen. Laut hupend fuhr ein klappriger, von einem Polizisten in Uniform gesteuerter Dreisitzer der Marke Wanderer in den Burghof ein. Ihm entstieg langwierig und mühselig ein einbeiniger älterer Herr, der sich mit Hilfe 2 Krücken zum Wehrhaus bewegte. Die Kastellanin kam ihm entgegen. Da sind Sie ja endlich, General. Reichlich spät, muss ich sagen. Ich habe mich beeilt, gnädige Frau. Leider war in Weinheim kein schnelleres Fahrzeug aufzutreiben. Und vergessen Sie nicht, ich bin erst am frühen Morgen aus meiner misslichen Situation befreit worden. Wäre Ihr geschätzter Gatte nicht des Weges gekommen, würde ich doch jetzt auf einem Bein durch den Odenwald hüpfen und mir die Lunge aus dem Halse rufen. In der Tat. Dr. Grundeis, genannt der Einäugige, der gefürchtete Chef des kaiserlichen Geheimdienstes, war dem Alpensieger in weitem Abstand gefolgt. Er hatte General von Löffelholz gefunden und in seinem Wagen nach Weinheim gebracht. Und von dort hatte er die Kastellanin angerufen und gewarnt. Mein Mann ist nicht mitgekommen? Dr. Grundeis hat es vorgezogen, nach Holland zurückzukehren. Die Angelegenheit ist ja weitgehend bereinigt. Den Rest können Sie und ich übernehmen. Seine Majestät braucht Ihren Gatten dringender. Sie haben ja keine Ahnung, wie die Spione der Entente hinter seiner Person und dem Hohenzollernhort her sind. Wie sieht's denn hier aus? Sind die Gauner schon aufgetaucht? Den falschen Canaris, meinen Sie, General. Der sitzt fest. Sehr gut. Wir werden ihn uns gleich vorknöpfen. Jetzt kommen Sie erst einmal mit ins Haus. Ein starker Kaffee wird Ihnen guttun. Und dann möchte ich Ihnen etwas zurückgeben, das Sie zweifellos schmerzlich vermissen. Gerührt und dankbar nahm General von Löffelholz seine Beinprothese entgegen, die Frau Grundeis im Alpensieger gefunden und an sich genommen hatte. Er warf die Krücken von sich und schritt mit der Kastellanin zur Michaelskapelle. Der Wächter war verschwunden. Eine Tatsache, die die Hüterin des Horts mit banger Ahnung erfüllte. Eilends betätigte sie den Sesam-Öffne-Dich-Mechanismus. Das ist doch nicht dieser Felix. Nein, das ist der Wächter, den ich in die Kapelle gesetzt hatte. Der Hort. Was ist mit dem Hort? Der war hier versteckt im Geheimverlies. Und jetzt ist er weg. Was? Verschwunden, nicht mehr da. Und Felix ist auch weg. Ich sage Ihnen was, gnädige Frau, das war Miss Eisenhower alias Cora. Kommen Sie, General, wir müssen Alarm geben. Ihr Wächter, später. Sollten wir die nicht... Später. Der Hohenzollernhort ist wichtiger. Das Telefon befand sich in der Wohnung der Kastellanin im Wehrhaus über dem Restaurant. Frau Grundeis ließ sich mit dem Kommandanten der Polizei in Reutlingen, der nächstgelegenen größeren Stadt, verbinden. Schicken Sie sofort 50 Mann zur Burg Hohenzollern. Sobald es hell wird, muss hier alles durchsucht werden. Jedes Haus, jeder Turm, jeder Raum. Und wenn die Gauner nicht mehr auf der Burg sind? Wie sollten sie rausgekommen sein? Das Tor ist bewacht. Vielleicht haben sie sich abgeseilt über die Mauern. Felix und Co. ist alles zuzutrauen. Wir sollten sicher gehen. Geben Sie mir den Hörer. Hier spricht General von Löffelholz. Lassen Sie die Gegend um die Burg weiträumig abriegeln. Überall Straßen in sperren. In Hessingen, Balingen. Durstlingen. Ihre Personalproblemen sind mir völlig wurscht, Herr. Holen Sie sich Verstärkung. Aus Tübingen, aus Sindelfingen. Aus Stuttgart, wenn es sein muss. Gesucht werden zwei Personen, ein Mann und eine Frau. Und 5 Holzkisten. Sie werden mehr tun als nur Ihr Möglichstes. Seine Majestät der Kaiser erwartet, dass Sie sich den Arsch aufreißen. Verzeihen Sie, gnädige Frau. Verstanden! So, jetzt können wir nur noch warten. Spielen wir eine Partie 66, General. Es vergingen etwa 3 Stunden, bis 2 Lastkraftwagen der Reutlinger Polizei durchs Burgtor fuhren und im Hof hielten. 50 Polizisten sprangen von den Ladeflächen und stellten sich in militärischer Formation auf. Der Kommandant trat vor, um dem General und der Kastellanin Meldung zu machen. Doch er hatte noch nicht den Mund aufgetan. Die allenthalben angebrachten Scheinwerfer waren plötzlich eingeschaltet worden und warfen grelles, gleißendes Licht über den Hof, gegen die Türme, an den Himmel. Und aus allen Lautsprechern drang das weithin bekannte und beliebte Lied vom Siegerkranz. Im Hof wurde es unruhig. Die Formation der Polizisten begann sich aufzulösen. Doch auf einmal stockte jede Bewegung. Alle standen stramm. Die Hände an der Hosennaht, die Augen auf die Freitreppe gerichtet, die links neben dem Wehrhaus auf den Burghof führte. Oben an der Treppe hatte sich die Tür geöffnet und heraus ins Licht trat der Kaiser. Wilhelm II., leibhaftig und höchstpersönlich, so wie alle Welt ihn kannte. Mit den hochgezwirbelten Schnurrbartspitzen, in der weißen Uniform der Gardekürassiere mit blank poliertem Brustpanzer, hohen Wasserstiefeln und dem Adlerhelm. Einige Sekunden genoss der Kaiser den begeisterten Hurra-Patriotismus auf dem Burghof. Dann trat er vor und hob den rechten, den gesunden Arm. Es wurde still. Mein geliebtes, mein getreues deutsches Volk. Lange, viel zu lange musste ich aus der Ferne machtlos mit ansehen, wie du leidest unter der von Verrätern Meuchlings herbeigeführten, unverdienten Niederlage und unter der feigen Rache deiner unverschämten Feinde. Ich habe es geduldet, wohl 3 Jahr. Ich kann es nicht dulden mehr. Deutsches Volk, ich, dein dir von Gott bestimmter Kaiser, bin erschienen, dich zu retten. Meinen erzwungenen Rücktritt erkläre ich für null und nichtig. Ich werde meinen angestammten Thron wieder einnehmen und dich, mein Volk, neuen, herrlichen Zeiten entgegenführen. Am Rande, dort, wo sich die Kastellanin und General von Löffelholz aufhielten, entstand Unruhe. Frau Grundeis riss sich los vom Arm des Generals, der sie zurückzuhalten suchte, und eilte zur Freitreppe. Sie streckte die rechte Hand aus und wies auf seine Majestät. Das ist nicht der Kaiser! Lassen Sie sich nicht täuschen! Dieser Mann ist ein Schwindler! Ein Dieb! Schweigen Sie, ihr vergessene Verräterin! General! Meine Herren, ich bin General Armin Knarz von Löffelholz, Chefadjutant seiner Majestät. Und ich versichere Ihnen auf mein Offiziersehrenwort, vor Ihnen steht unser Kaiser Wilhelm II. Dieses Weib soll uns den Kaiser madig machen. General. Dafür wird sie von den Feindmächten bezahlt. Pfui, Deibel! Kommandant, nehmen Sie diese hinterhältige Agentin der Entente fest und schaffen Sie sie ins tiefste Burgverlies. In Staub! Mit allen Feinden Brandenburgs. Es lebe seine Majestät. Hip, hip. Während die zeternde Kastellanin entfernt wurde, setzte wieder Musik ein. Diesmal war es der in weiten Kreisen hochgeschätzte Färbeliner Reitermarsch. Und wieder öffnete sich eine Tür. Aus der Burggarage rollte feierlich und majestätisch der kaiserliche Mercedes vor. Der Chauffeur in weißer Uniform, mit Schirmmütze und Autobrille, sprang heraus und öffnete die Türe rechts hinten. Feierlich und majestätisch schritt der Kaiser die Stufen der Treppe hinab. Unten blieb er stehen und wandte sich noch einmal an sein Volk. Nun heißt es Abschied nehmen, mein Volk. Ich breche auf, gen Berlin, zum Kreuzzug wieder die Horde der vaterlandslosen Gesellen. Ohne Pardon werde ich aufräumen mit dem Verrätergezücht, in schimmernder Wehr, mit Feuer und Schwert und gepanzerter Faust. Und ich, Majestät, werde an ihrer Seite kämpfen bis zum letzten Blutstropfen. Sie nehmen mich mit, oder ich packe aus. Versteht sich, dass Sie mich begleiten, mein treuer Löffelholz. Steigen Sie vorne ein und halten Sie die Klappe. Vorwärts, nach Berlin, hurra, hurra! Langsam fuhr der Wagen über den Burghof. Der Kaiser winkte leutselig, die Untertanen gaben den Weg frei und schrien hurra, bis sie heiser waren. Der Wagen rollte durchs Tor und dann in immer flotterem Tempo die Straße nach Hechingen entlang. Er passierte die Ortschaft, die beiseite geräumten Straßensperren, das Spalier jubelnder Polizisten und entschwand nach Norden in Richtung Tübingen. Um 6:30, die Sonne war bereits aufgegangen, hielt das Kaisermobil auf dem Rollfeld des Flughafens Bernhausen, südlich von Stuttgart. Der eilends aus dem Bett geholte Direktor begrüßte seine Majestät untertänigst. Womit kann ich Majestät dienen? Ich wünsche, meine Hauptstadt aufzusuchen. Ein Flugzeug. Sehr wohl, Majestät. Wäre eine Junkers F-13, Majestät, genehm? Durchaus. Majestät benötigen sicher auch einen Piloten. Nicht nötig, mein Bester. Mein Chauffeur wird fliegen. Das können Sie doch, Cora. Wird schon gehen, mein Freund. Lassen Sie die Kisten aus dem Gepäckraum meines Wagens ins Flugzeug schaffen. Sofort, Majestät. Majestät, ein Wort im Vertrauen. Ah, mein getreuer Löffelholz. Nun werden wir uns trennen müssen. Leider ja, Majestät. Hören Sie, Felix, eine Kiste kriege ich. Ich habe sie gerettet, vorhin auf der Burg. Eine Hand wäscht die andere. Nun ja, meinetwegen. Diese Kiste bleibt hier für Sie, Löffelholz. Was haben Sie vor? Ich gehe nach Amerika. Ich hatte schon lange vor, mit dem Hort zu verschwinden, aber es gab keine Gelegenheit. Jetzt ist sie da. Leben Sie wohl, Majestät. Alles Gute. Gott sei mit Ihnen. Wenige Minuten später hob das Flugzeug ab. Zum Erstaunen des Flughafendirektors flog es nicht nach Nordosten, nach Berlin, sondern direkt in westliche Richtung. Freitag, 2. September 1921, am frühen Abend. Im Grand Hotel de la Ville de Paris, Straßburg. Ein abgeschminkter Felix und eine entuniformierte Cora betrachteten mit verklärten Blicken vier schlichte Holzkisten auf der Kofferablage. Felix, mein Freund, wir haben ausgesorgt. Wir könnten uns zur Ruhe setzen, teuerste Cora. Aber wir werden es nicht tun. Wir brauchen die Spannung. Die Gefahr. Das Risiko. Das Abenteuer. Den Tanz auf dem Seil über dem Löwenkäfig. So ist es. Welche der fünf Kisten haben Sie eigentlich Löffelholz überlassen? Nur die mit den Edelsteinen. Oh. Weil die am schwersten abzusetzen sind. Ah. Entrez. Voilà, Madame. Voilà, Monsieur. Die nach Ihren Wünschen gemixten Cocktails. Danke, danke. Stellen Sie sie ab. Für Sie. Monsieur, Monsieur, Madame. Merci. Auf den Hohenzollernhort. Auf Felix. Und Co. Nicht schlecht, unser Kaiserpunsch. Falls Sie das Rezept interessiert, man gebe zwei Eiswürfel in ein Punschglas. Füge je einen Teelöffel Maraschino, Curaçao, Benediktin und Cognac hinzu, sowie ein Glas roten Bordeaux. Rühre um und fülle mit Sekt auf. Zum Wohl. Kaiserpunsch. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Mit Cornelius Obonja als Felix und Maren Kreumann als Cora. In weiteren Rollen Tilly Lauenstein, Traugott Bure, Horst Bollmann, Wolfgang Kondrus, Klaus Jepsen, Helmut Ahner, Peter Höhne, Rainer Klute und Rosemarie Fendel als Erzählerin. Besetzung Michaela Ziegler-Heim. Schnitt Sabine Winkler, Ton Thomas Monnerjahn. Regieassistenz Gabi Figge, Regie Rainer Klute. Überall Straßensperren. In Eichingen, in Balingen, Dusslingen. Ihre Personalprobleme sind hier völlig fruchtbar. Holen Sie sich Verstärkung. Rottenburg und ach, aus... Lesen, nur ablesen. Ja.